suis très content. Oui, tout est en ordre. Moyenne. Today we shall have a closer look at the personal pronouns. We have seen the nominative case, ich, du, hien, sie, hat, mir, dir, sie. The dative case is mir, dir, him, hier, him, eis, ich, hinnen. Du gehst mir ein Buch, ich gehe dir den Schlüssel, the key, wir fuhren mit him am Auto, dir schwätzt mit hier, ich spiele mit him, dir isst, you eat, mit eis, wir telefonieren ich, du gehst mit hinnen spazieren. The accusative case is mich, dich, hien, sie, hat, eis, ich, sie. Du hörst ein Buch für mich. Ich gesinn dich heute Abend. Wir treffen, we meet, hier in der Stadt. Ich feiere sie ob gar. I drive her to the station. Wir kennen her zanter Joren. We've known her for years. Die holt eis mam Auto mat. Wir vergessen ihr nicht. We shall not forget you. Wir werden schon eine halbe Stunde ob sie. We have been waiting for them for half an hour. But in Luxembourgish, there also exists a weaker form of the personal pronouns. Normally, you establish the identity of the person you want to talk about, and once this is done, you can, but don't have to, use a weaker form. However, these weaker forms are always used for things, so you have to learn them anyway. In the nominative case, ich, du, hien, sie, hat, mir, dir, sie, become, ich, de, un, se, et, mar, dar, se. Once more, ich, de, un, se, et, mar, dar, se. In the dative case we get, instead of mir, dir, him, hier, him, eis, ich, hinnen, mach, doch, och, eis, ich, in. Once more. Mach, doch, och, eis, ich, in. In the accusative case we get, instead of mich, dich, hien, sie, hat, eis, ich, sie, mich, dich, in, se, et, eis, ich, se. Once more. Mich, dich, in, se, et, eis, ich, se. Let's look at an example using the nominative case. My money, my uncle, wohnt an der Stadt. Hier nur de groß Appartement mit einer flotter Terrasse. Oves sitzt auf der Terrasse und liest. Guckt nicht viel Television und geht frei ans Bett, weil morgens muss er schon 6 Uhr aufstehen. Braucht eine Stunde bis auf der Arbeit. It takes him an hour to get to work. In the dative case we get ich telefonieren dir den Abend. Wenn's der Zeit ist, if you have time, bringen ich dir das Buch lernst, von dem wir geschwärt tun. Du kannst mir dann noch dein neues Appartement weisen. And in the accusative case we get, wie geht es dem Caroline? Oh, es geht ihm gut. Ich habe gestern Abend gesehen, aber mit dem Auto matt bis auf die Gärgehall. Ah, wie geht es seinem Bruder? Ich weiß es nicht. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Ich fand ihn nicht extra sympathisch. Aber vermissen ihn nicht. And I don't miss him. So for all the cases taken together, we get the following. Moin, wie geht es dir? Hi. Ich habe ein paar Blumen mitgebracht. Oh, merci. Ich stelle sie direkt an ein Vers. Wo soll ich die Vers dann losstellen? Stell sie einfach auf den Tisch. Was kann ich da bringen für zu trinken? Gib mir Sherry, wenn du willst. Ich habe kein Sherry am Haus. Aber ich kann dir ein gutes Porto gehen. So, hi. Erzähl mir, was es nachts geht. Hast du die Jam schon lange nicht mehr gesehen? Doch, ich habe von 20 beginnt. Er war 6 Wochen aus Spanien und sieht gut aus. Und das richtig Brung am Gesicht. Ich bin mit dem Höhle gegangen und dann hat mir von seiner Vakanz erzählt. Ich hätte richtig Lust, auch aus Spanien zu fahren. Sollen wir zusammen fahren? Wenn du hast den Congé.